Nichts davon ist zu brauchen! Fuck! Wer zum Teufel sind die? So eine Scheiße habe ich in meinem ganzen scheiß Leben noch nicht erlebt! Verdammt, wer sind die? Whoa, whoa, whoa, that's just the way we like it. Hey, hey, hey.